Chiron nickte langsam, dann nahm er die Kette mit dem Amulett von seinem Hals und legte sie Atreo um. Aurin gibt dir große Macht, aber du darfst sie nicht benutzen. Denn auch die kindliche Kaiserin macht niemals Gebrauch von ihrer Macht. Aurin wird dich schützen und führen, aber du darfst niemals eingreifen, was auch immer du sehen wirst, denn deine eigene Meinung zählt von diesem Augenblick an nicht mehr. Darum musst du ohne Waffen ausziehen. Du musst geschehen lassen, was geschieht. Alles muss dir gleich gelten, das Böse und das Gute, das Schöne und das Hässliche, das Törichte und das Weise, so wie es vor der kindlichen Kaiserin gleich gilt. Du darfst nur suchen und fragen, aber nicht urteilen nach deinem eigenen Urteil. Vergiss das niemals, Atreo. Aurin, ich will mich des Kleinods würdig erweisen. Wann soll ich aufbrechen? Jetzt sofort. Niemand weiß, wie lang deine große Suche dauern wird. Es ist möglich, dass es schon jetzt um jede Stunde geht. Verabschiede dich von deinen Eltern und Geschwistern. Ich habe keine. Meine Eltern wurden vom Büffel getötet, kurz nachdem ich zur Welt kam. Wer hat dich aufgezogen? Alle Frauen und alle Männer gemeinsam. Darum nannten sie mich Atreo, das heißt in den Worten der großen Sprache, der Sohn aller. Niemand konnte besser verstehen, was das bedeutete, als Bastian. Obwohl sein Vater ja immerhin noch am Leben war, und Atreo hatte weder Vater noch Mutter. Dafür war Atreo aber von allen Männern und Frauen gemeinsam aufgezogen worden und war der Sohn aller, während er, Bastian, im Grunde gar niemanden hatte. Ja, er war der Sohn niemands. Trotzdem freute Bastian sich darüber, dass er auf diese Weise etwas mit Atreo gemeinsam hatte, denn sonst hatte er ja leider keine große Ähnlichkeit mit ihm, weder was dessen Mut und Entschlossenheit noch was seine Gestalt betraf. Und doch war auch er, Bastian, auf einer großen Suche, von der er nicht wusste, wohin sie ihn führen und wie sie enden würde. »Dann«, meinte der alte Zentaur, »ist es besser, du gehst ohne Abschied fort. Ich werde bleiben und ihnen alles erklären.« Atreos Gesicht wurde noch schmaler und härter. »Wo soll ich beginnen?« »Überall und nirgends. Von nun an bist du allein und niemand kann dir raten. Und so wird es sein bis zum Ende der großen Suche, wie auch immer sie enden wird.« Atreo nickte. »Leb wohl, Chiron.« »Leb wohl, Atreo. Und viel Glück.« Der Junge wandte sich um und wollte schon aus dem Zelt treten, als der Zentaur ihn noch einmal zurückrief. Als sie voreinander standen, legte der Alte ihm beide Hände auf die Schultern, schaute ihm mit einem respektvollen Lächeln in die Augen und sagte langsam: »Ich glaube, ich fange an zu verstehen, warum die Wahl der kindlichen Kaiserin auf dich gefallen ist, Atreo.« Der Junge senkte ein wenig die Stirn, dann ging er rasch hinaus. Draußen vor dem Zelt stand Artax, sein Pferd. Es war gefleckt und klein wie ein Wildpferd, seine Beine waren stämmig und kurz, und doch war es der schnellste und ausdauerndste Renner weit und breit. Es war noch gesattelt und gezäumt, so wie es mit Atreo von der Jagd gekommen war. »Artax«, flüsterte Atreo und klopfte ihm auf den Hals, »wir müssen aufbrechen. Wir müssen fort, sehr weit fort. Niemand weiß, ob und wann wir zurückkehren.« Das Pferdchen nickte mit dem Kopf und schnaubte leise. »Ja, ja. Und was wird aus deiner Jagd?« »Wir gehen auf eine viel größere Jagd«, erwiderte Atreo und schwang sich in den Sattel. »Halt, Herr, du hast deine Waffen vergessen. Willst du ohne Pfeil und Bogen ausziehen?« »Ja, Artax, denn ich trage den Glanz und muss unbewaffnet sein. Von diesem Augenblick an sind wir auf der großen Suche.« Damit sprengten sie davon und die Dunkelheit der Nacht verschlang sie. Zur gleichen Zeit geschah an einer anderen Stelle Phantasiens etwas, das niemand beobachtete und wovon weder Atreo noch Artax und auch nicht Chiron das Geringste ahnte.